Erster, er sagte zu mir, Menschensohn, iss diese Schriftrolle. Dann geh zum Volk Israel und sprich zu ihnen. Zweiter, ich öffnete meinen Mund. Er gab mir die Schriftrolle zu essen. Dritter, er sagte zu mir, Menschensohn, iss diese Schriftrolle ganz. Fülle dein Inneres damit. Ich gab sie dir. Ich aß sie. Sie war in meinem Mund süß wie Honig. Vierter, dann sagte er zu mir, Menschensohn, steh auf. Geh zum Volk Israel. Sprich meine Worte zu ihnen. Fünfter, ich sende dich nicht zu einem Volk, das eine fremde Sprache spricht. Ich sende dich zum Volk Israel. Sechster, ich sende dich nicht zu vielen Völkern, deren Worte du nicht verstehst. Ich sende dich zu ihnen. Sie können dich verstehen. Siebter, aber das Volk Israel wird nicht auf dich hören wollen. Denn sie wollen nicht auf mich hören. Das ganze Volk Israel ist sehr stur und hat einen harten Sinn. Achter, ich mache dein Gesicht hart wie ihr Gesicht. Ich mache deine Stirn hart wie ihre Stirn. Neunter, ich mache deine Stirn hart wie Diamant, härter als Felsen. Fürchte sie nicht. Hab keine Angst vor ihnen. Denn sie sind ein Volk, das sich widersetzt. Zehnter, er sagte zu mir, Menschensohn, nimm alle meine Worte zu Herzen. Höre sie mit deinen Ohren. Elfter, steh auf. Geh zu den Verbannten, zu deinen Landsleuten. Sprich zu ihnen, so spricht der Herr Jahwe. Sie sollen es hören oder lassen. Zwölfter, der Geist Jahwes hob mich hoch. Ich hörte hinter mir ein lautes Geräusch wie ein Erdbeben. Die Herrlichkeit Jahwes erhob sich von ihrem Platz. Dreizehnter, ich hörte das Geräusch der Flügel der Tiere, die sich berührten. Ich hörte das Geräusch der Räder neben ihnen. Es war ein lautes Geräusch wie ein Erdbeben. Vierzehnter, der Geist hob mich hoch und trug mich weg. Ich ging traurig, mein Geist war erregt. Die Hand Jahwes lag schwer auf mir. Fünfzehnter, so kam ich zu den Verbannten nach Tel Abib am Fluss Kebar. Dort wohnten sie. Ich saß 7 Tage lang starr unter ihnen. 16. Nach 7 Tagen sprach Jahwe zu mir, 17. Menschensohn, ich habe dich zum Wächter für das Volk Israel gemacht. Wenn du ein Wort von mir hörst, sollst du sie von mir warnen. 18. Wenn ich zu einem schlechten Menschen sage, du musst sterben. Und du warnst ihn nicht. Du sagst nichts, um ihn von seinem schlechten Weg abzubringen. Du rettest ihm nicht das Leben. Dann wird dieser schlechte Mensch wegen seiner Schuld sterben. Aber ich werde sein Blut von deiner Hand fordern. 19. Wenn du aber den schlechten Menschen gewarnt hast und er hört nicht auf, Böses zu tun. Er bleibt auf seinem schlechten Weg. Dann wird er wegen seiner Schuld sterben. Aber du hast dein Leben gerettet. 20. Wenn ein guter Mensch aufhört, gut zu sein und Böses tut. Und ich lasse ihn stolpern, so dass er stirbt. Wenn du ihn dann nicht gewarnt hast, wird er wegen seiner Sünde sterben. Seine guten Taten werden ihm nicht angerechnet. Aber ich werde sein Blut von deiner Hand fordern. 21. Wenn du aber den guten Menschen gewarnt hast, damit er kein Unrecht tut. Und dieser gute Mensch tut kein Unrecht. Dann wird er leben, weil er gewarnt wurde. Und du hast dein Leben gerettet. 22. Dort kam die Hand Jahwes über mich. Er sagte zu mir, steh auf. Geh hinaus in die Ebene. Dort will ich mit dir reden. 23. Ich stand auf und ging hinaus in die Ebene. Und siehe, dort stand die Herrlichkeit Jahwes. Sie war wie die Herrlichkeit, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Ich fiel auf mein Gesicht. 24. Ein Geist kam in mich. Er stellte mich auf meine Füße. Er redete mit mir und sagte, geh hinein. Schließe dich in deinem Haus ein. 25. Menschensohn, man wird dir Stricke anlegen. Man wird dich damit fesseln. So kannst du nicht unter ihnen ein- und ausgehen. 26. Ich werde deine Zunge an deinen Gaumen kleben lassen. Du wirst stumm sein. Du wirst ihnen kein Warner sein. Denn sie sind ein Volk, das sich widersetzt. 27. Wenn ich aber mit dir rede, werde ich deinen Mund öffnen. Du sollst zu ihnen sprechen, So spricht der Herr Jahwe. Wer hören will, der höre. Wer es lassen will, der lasse es. Denn sie sind ein Volk, das sich widersetzt.